Ja, hallo, darf ich euch zum heutigen Antifa-Café begrüßen. Das Antifa-Café findet jeden dritten Dienstag im Monat hier in der B23 statt. Und heute Abend haben wir Olaf Kistenmacher zu Gast bei uns, der über die Entstehung und Kritik des marxistisch-leninistischen Antiimperialismus referieren wird. In weiten Teilen der österreichischen Linken ist das zwanghafte Festhalten an alten Politikkonzepten und Gesellschaftsanalysen immer noch weit verbreitet. Und dazu zählen wir auch den Antiimperialismus. Auch wenn die Erkenntnis über den nationalen Tellerrand hinaus zu blicken und sich global zu vernetzen und auszutauschen, sicherlich eine ist, die für die radikale Linke zentral sein sollte. Es ist schlichtweg eine Unverschämtheit, wenn Linke, die sich von dem Anspruch vor sich hertragen, emanzipatorisch und antifaschistisch zu sein, wenn die meinen, trotz Auschwitz und kritischer Theorie einfach weiterzumachen wie bisher. Angesichts eines barbarisierenden Kapitalismus im Weltmaßstab ist das Festhalten am nationalen Befreiungskampf und glatten Antiimperialismus schließlich mehr als fragwürdig. Antiimperialismus und nationaler Befreiungskampf waren Konzepte, die vielleicht nur innerhalb einer bestimmten historischen Epoche, wenn überhaupt, hätten einen Zweck erfüllen können. Doch ohne den großen Coup der Sowjetunion und die Perspektive, dass ein Land nach dem anderen wie auch immer sozialistisch werden konnte, macht Antiimperialismus sicherlich keinen Sinn. Schon empirisch lässt sich sehen, dass der emanzipatorische Gehalt von nationalen Befreiungskämpfen seit Jahren abnimmt. Antiimperialismus meint heute, wo es keine ernstzunehmende progressive Bewegung gibt, die über den Kapitalismus hinaus will, meist nur die Agitation gegen die Vormachtstellung gegen die USA und Israel. Wer diese politische Großwetterlage nicht zur Kenntnis nimmt und weiter einfach gegen den Imperialismus wettert, muss sich zu Recht vorwerfen lassen, vom Kapitalismus nicht reden zu wollen. Nichts hilft die Präsentation von Feindbildern zum Verständnis der komplexen Vorgänge der kapitalistischen Weltordnung. Denn dass es im Kapitalismus Sieger und Besiegte gibt und doch die Verlierer keineswegs an sich die Guten sein müssen, ist eine banale Erkenntnis. Auch lässt sich nicht feststellen, dass die aktuellen antiimperialistischen Kämpfe konkrete Verbesserungen für die einzelnen Menschen bringen würden. Wer von Völkern und Nationen redet, der schweigt schließlich vom einzelnen Menschen. Es liegt der Verdacht nahe, dass es darum geht, sich eine widerständige Identität zu schaffen, mit der man guten Gewissens sich auf die Seite der Unterdrückten stellen kann. Oder gar, und das ist zumindest nicht auszuschließen, dass es darum geht, Authentizität und den Volksbezug und Folklore, die man sich als Linke in Deutschland und Österreich nicht öffentlich leisten kann, eben woanders durchzudeklinieren. In manchen Konzeptionen taucht dann sogar Österreich als antifaschistische oder antiimperialistische Nation auf. Man war ja schließlich erstes Opfer der deutschen Expansion. Wir wollen heute die Entstehung und die Kritik dieser antiimperialistischen Position diskutieren, die häufig zur Grundlage für linksnationalistischen Positionen aufgenommen wird. Und damit will ich dann auch gleich das Wort an den heutigen Referenten übergeben. Olaf Kistenmacher ist aus Hamburg, ist Historiker und promovierte über antisemitische Aussagen in der Tageszeitung der KPD zu der Weimarer Zeit, also die Rote Fahne. Anfang des Jahres gab er mit Hans-Joachim Hahn den Band Beschreibungsversuche der Judenfeindschaft zur Geschichte der Antisemitismusforschung von 1944 heraus. Und der in regelmäßigen Abständen publiziert er auch in der Jungle World und der Phase 2. Danke, Olaf, dass du heute da bist, und dann gebe ich dir einfach zu. Ja, schönen guten Abend. Ich bin ein bisschen überrascht und auch ein bisschen überwältigt davon, dass so viele Menschen hier heute Abend zusammengefunden haben. Einige von euch haben mir schon etwas länger auf diese Titelseite der Roten Fahne aus dem Jahr 1925 gesehen. Und ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, dass auch auf dieser Abbildung ein Kapitalist zu sehen ist. Er ist allerdings am Rand zu sehen. Den Kapitalisten kann man zu dieser Zeit nach der klassischen Ikonografie aus der Arbeiterinnenbewegung daran erkennen, dass er einen Zylinder und einen Frack trägt und verbirgt sich hier, wie es das Kapital so gerne macht, hinter einem Vorhang. Also er ist nicht so richtig sichtbar, anders als die Militärs, die ganz offensichtbar die Welt unter sich aufteilen und dabei durch die mächtige Faust des Proletariats unterbrochen werden. Ja, das ist also die Parole damals, Rotfront gegen den Imperialismus. Und der ganze Vortrag heute Abend läuft unter einem Zitat, nämlich dem Zitat Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker der Welt. Das geht noch weiter. Das heißt nämlich dann noch Vereinigt euch und war die Erweiterung der berühmten Forderung aus dem Kommunistischen Manifest. Ich mache eine relativ lange Einleitung, bevor ich zum eigentlichen Thema komme, weil ich ein paar Sachen klarstellen muss. Also das eine, was ich klarstellen muss, ist, ich werde relativ oft zu diesem Thema eingeladen. Ich habe das Gefühl, das Mikro wackelt. Ihr auch? Ja? Soll ich ohne Mikro reden? Besser so? Ja, voll. Ja? Geht. Okay. Nein, dann höre ich nicht? Gar nichts. Aber hat es einen Wackelkontakt? Okay. Sehr viel Bass. Okay, ich habe auch eine tiefe Stimme. Okay, also was ich einführend erstmal klarstellen muss, ich werde relativ oft zu diesem Thema eingeladen und trage dazu vor. Das liegt aber nicht daran, dass mir jetzt besonders viel an diesem Thema liegen würde. Ich bin mal gebeten worden, etwas zur Entwicklung des marxistisch-leninistischen Antiimperialismus zu machen und habe das vor einigen Jahren gemacht. Ich arbeite nicht dabei, meine eigene Vergangenheit auf. Ich habe mit der antiimperialistischen Linken noch nie irgendwas zu tun gehabt, sondern der Weggrund, wie ich überhaupt zu diesem Thema gekommen ist, liegt daran, dass, wie eben schon gesagt wurde, ich mich seit längerem mit antisemitischen Aussagen innerhalb der kommunistischen Tagespresse vor 1933 beschäftige. Und in diesem Kontext musste ich mich auch mit Lenins Kritik des Imperialismus beschäftigen. Mittlerweile ist das Buch meines Wissens weitgehend vergessen oder es wird jedenfalls kaum noch gelesen, obwohl es sehr lesenswert ist, von Thomas Hauri, Antisemitismus von links, Nationalismus, kommunistische Ideologie und Antizionismus in der frühen DDR. Und Thomas Hauri fängt seine ganze Analyse mit Lenin an und sagt, Lenins Beschreibung des Imperialismus habe in den folgenden Jahren, also nach Lenin, zu einer Amalgamierung mit antisemitischen Denkmustern die Basis gegeben, obwohl es Lenin persönlich absolut ferngelegen hat, antisemitische Vorstellungen zu reproduzieren und zu fördern. Und genau für diese Analyse benutzt Thomas Hauri den Begriff des strukturellen Antisemitismus, also gerade weil es nicht Lenins Absicht war und trotzdem er eine Weltsicht formuliert hat, die damit sehr gut zusammenpasst, das ist eben das, was Thomas Hauri mit strukturell antisemitisch meint. Woran liegt das? Ich kann das an einem Beispiel kurz deutlich machen, das auch, glaube ich, sehr griffig ist. Lenin hat eine Broschüre veröffentlicht 1916, Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, und bezieht sich darin auf einen älteren Text zum Thema Imperialismus von John A. Hobson. Und Hobson ist ganz klar rassistisch in seiner Argumentation und macht eben als Kerngruppe der sogenannten Parasiten des Wirtschaftslebens die Juden aus. Und das Bemerkenswerte ist, dass von Hobson Lenin die ganze Argumentationsstruktur übernommen hat, so Thomas Hauri, bis hin zur Wortwahl, ohne allerdings die Parasiten dann rassisch zu definieren oder gar als Juden zu identifizieren. Und dann stellt Thomas Hauri auch nochmal klar, eine solche Wendung lag Lenin persönlich ebenso fern, wie sie auch mit Klassentheorie und Internationalismus unvereinbar gewesen wäre. Also das nur zur Erklärung, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, mich mit dem Thema Antiimperialismus zu beschäftigen. Und was ich heute Abend machen möchte, ist von den Anfängen her nachzuzeichnen, wie eigentlich diese antiimperialistische Position innerhalb der Linken entstanden ist und was das bedeutete, also warum es ab einem bestimmten Zeitpunkt anscheinend nicht mehr ausreichte zu sagen, wir sind gegen den Kapitalismus, sondern warum man das ergänzen musste durch die Aussage, wir sind auch gegen Imperialismus, und dass daraus auch eine eigenständig antiimperialistische Position werden konnte, in deren Tradition mehr oder weniger, manchmal auch sehr wenig, heutige antiimperialistische Linke stehen. Denn von Imperialismus sprach die Arbeiterinnenbewegung bereits seit dem 19. Jahrhundert. Aber erst seit den 20er Jahren bildete sich so etwas heraus wie eine antiimperialistische Position. Und die grundlegenden marxistischen Veröffentlichungen zu dem Thema, die eine habe ich schon erwähnt, Lenin, also eine kleine dünne Broschüre von etwas mehr als 100 Seiten mit dem Titel Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus. Und was auch hätte gelesen werden können, aber weitgehend ignoriert wurde, war ein Buch von Rosa Luxemburg, Die Akkumulation des Kapitals, Untertitel Ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus. Diese Texte erschienen kurz vor bzw. während des Ersten Weltkrieges haben dann eben, also der Lenin-Text jedenfalls, die Grundlage geliefert für diese antiimperialistische Positionierung der kommunistischen, das heißt der Dritten Internationale in den 20er Jahren. Was mich dabei vor allen Dingen interessiert hat, merkt man an dieser Erweiterung des Slogans aus dem Kommunistischen Manifest. Also seit Mitte der 20er Jahre war es üblich, innerhalb der Dritten Internationale die Forderung etwas zu ergänzen und zu fordern, Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker der Welt, vereinigt euch. Und mich interessierte genau diese Erweiterung. Also was heißt es eigentlich, sich zu beziehen auf unterdrückte Völker? Und was heißt damit einhergehend die Forderung nach einer nationalen Befreiung? Und das werde ich heute Abend an historischen Beispielen zeigen, welche Implikationen das bereits vor 1933 hatte. Ich werde mich heute überhaupt nicht mit antiimperialistischen Linken nach 1945 beschäftigen. Ich werde nur ganz kurz auf gegenwärtige Strömungen eingehen. Denn wenn man sich diese Formulierung anguckt, unterdrückte Völker oder auch nationale Befreiung, dann widerspricht es ja einer anderen berühmten Formulierung aus dem Kommunistischen Manifest, wonach das Proletariat kein Vaterland habe. Und auch schon die Formulierung Proletarier aller Länder wird ja gerade deswegen gewertschätzt, weil sie über das Nationale hinausgeht und gerade einen Internationalismus beinhaltet, der ja scheinbar die Nation überwindet. Ich habe eben gesagt, ich werde heute Abend auch auf etwas auf gegenwärtige Strömungen eingehen. Das heißt, ich werde ganz kurz mal die Occupy-Bewegung streifen während meines Vortrags. Das hat unter anderem damit zu tun, dass für Lenins Kritik des Imperialismus der Begriff Finanzkapital eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Also um es kurz zu machen, Lenin definierte den Imperialismus als die Herrschaft des Finanzkapitals. Und das heißt, dieser Begriff hat ja seit 15 Jahren wieder Konjunktur und ich denke, dass sich daran auch bestimmte Vorstellungen festmachen lassen, die sich eben auch bei Occupy Wall Street und allen folgenden Occupy-Bewegungen finden lässt, die nicht explizit in der Tradition des Marxismus-Leninismus stehen und wahrscheinlich haben die wenigsten bei Occupy, jedenfalls in den Anfängen, Lenin zur Kenntnis genommen. Und trotzdem sind da bestimmte Bilder vorhanden, die auch schon für den Marxismus-Leninismus galten. Und um auch gleich am Anfang meine eigene Position deutlich zu machen, verweise ich auf meinen Lieblingsmarxisten, Moshe Postone. Der hat vor 12 Jahren in Frankfurt am Main einen Vortrag gehalten, Geschichte und Hilflosigkeit, also History and Helplessness, und hat darin das Dilemma der radikalen Linken nach den Anschlägen vom 11. September 2001 beschrieben. Wir sind ja jetzt aktuell gerade in einer ähnlichen Situation. Zumindest haben wir so ähnliche Sachen wie 9/11 gerade in Europa erlebt. Und Moshe Postone formuliert also mit Blick auf den Irakkrieg, dass das aktuelle Dilemma darin bestehen würde, dass mit Beginn der Massenmobilisierung gegen den Irakkrieg eine Kritik in emanzipatorischer Absicht in der heutigen Welt außerordentlich schwierig geworden sei. Denn dazu wäre es erforderlich, Zitat, eine neue Form des Internationalismus zu entwickeln, die mit den Dualismen des Bezugsrahmens des Kalten Kriegs bricht. Diese Dualismen legitimierten häufig die Politik und Struktur von Staaten als antiimperialistisch, die keinen Deut emanzipatorischer waren, als die zahlreichen autoritären und repressiven Regimes, die von der amerikanischen Regierung unterstützt werden. Ich erinnere mich noch gut daran, dass antiimperialistische Linke in den ersten Jahren des Irakkriegs dazu aufriefen, 10 Euro für den irakischen Widerstand zu sammeln. Mittlerweile kann man sehen, wohin dieses Geld auch geflossen sein könnte. Und das hätte man auch damals schon erahnen können. Denn es ist bemerkenswert, dass die Theoretikerinnen und Theoretiker, die versucht haben, im 21. Jahrhundert eine Neuformulierung einer antiimperialistischen Position vorzunehmen, vor ähnlichen Gefahren gewarnt haben, die Postone in diesem Text angesprochen hat. So schreiben Frank Deppe und andere in ihrem 2004 erschienenen Buch Der neue Imperialismus, das Sammelsurium an Kräften, die im Irak gegen die USA kämpfen, werde, Zitat, kaum als Befreiungskampf gelten können, weil der von ihr praktizierte Terrorismus völlig gleichgültig gegen seine Opfer wird und ihre Ziele rückwärts gewandt sind, das heißt auf neue, religiös legitimierte Herrschafts- und Unterdrückungsverhältnisse zielen, die mit den Inhalten der Befreiungsbewegung der Neuzeit nichts zu tun haben. An anderer Stelle schreiben Frank Deppe und David Salomon und Inga Solti, dass von einem zeitgemäßen Antiimperialismus zu fordern sei, er solle eine Friedensbewegung sein, sich als demokratische Bewegung artikulieren und in der Forderung nach einer Verrechtlichung der menschlichen Beziehungen bestehen. Also eben keine Unterstützung und schon gar keine unkritische Unterstützung irgendeines allgemeinen irakischen Widerstands. Und David Harvey hat ein Jahr später ebenfalls ein Buch rausgebracht mit dem Titel Der neue Imperialismus und hat darin ganz grundsätzlich vor einer Gefahr gewarnt, nämlich der Gefahr, dass eine Politik der nostalgischen Sehnsucht nach dem Verlorengegangenen an die Stelle der Suche nach einem Weg der besseren Erfüllung der materiellen Bedürfnisse der verarmt unterdrückten Bevölkerung treten könnte. Dass die ausschließende Lokalpolitik das Bedürfnis, eine alternative Globalisierung auf einer Vielzahl geografischer Ebenen aufzubauen, dominieren wird. Dass der Rückfall in ältere Muster der sozialen Verhältnisse und Produktionssysteme als Lösung postuliert wird in einer Welt, die sich längst weiterentwickelt hat. Und im gleichen Buch, aber an einer anderen Stelle, schreibt David Harvey auch nochmal ganz grundsätzlich, Rassismus und Nationalismus, einst das Band zwischen Nationalstaat und Imperium, tauchen als Waffe im Kleinbürgertum und der Arbeiterklasse wieder auf, um sich gegen das kosmopolitische Finanzkapital zu organisieren. Was man an solchen Zitaten sehen kann, ist, dass das, was antiimperialistische Linke, also der Begriff antiimperialistische Linke, ein sehr breites Feld umfasst, also von Menschen, mit denen man nicht unbedingt einer Meinung sein muss, wie David Harvey und Frank Deppe und andere, mit denen es sich aber durchaus lohnt, sich nochmal auseinanderzusetzen. Und dann gibt es, um mal das dann die ganz andere Ecke des Spektrums zu benennen, solche antiimperialistischen Linken, wie ich sie aus Hamburg kenne, deren Lieblingsbeschäftigung darin besteht, andere Linke zu verfolgen, zu verprügeln und sich dann glorreich zu rühmen, man habe damit den US-Imperialismus zurückgeschlagen. Ich glaube, ihr habt von denen schon mal gehört. Ihre Lieblingsvokabeln lauten Zionisten, Schweine und Antideutsche. Ganz abgesehen aber von diesen Dinosauriern, die es innerhalb der Linken gibt, befindet sich, glaube ich, gegenwärtig die antiimperialistische Linke in einer tiefen Krise. Also deutlich wird das zum Beispiel mit der Unterstützung der Kurdinnen und Kurden in Rojava, denn diese Unterstützung muss sich damit auseinandersetzen, dass dieser Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat auch von der US-Luftwaffe unterstützt wird. Und da hat man dann plötzlich eine Koalition von angeblich Antiimperialismus und dem, was immer quasi die Macht war, die seit 1945 als der Imperialismus galt, die kommen da plötzlich zusammen. Und damit ist quasi das Schlimmste passiert, was Antiimperialisten passieren kann. Ein anderer Ort, an dem diese Position in einer tiefen Krise gerät, ist der Ukraine-Konflikt. Ich habe, sofern ich die junge Welt gelegentlich zur Kenntnis nehme, darin vor allen Dingen entdeckt, dass die Linke, die sich eigentlich immer das Selbstbestimmungsrecht der Nationen auf die Fahnen schreibt, nun plötzlich eher pro Putin ist. Und das kann eigentlich mit dem Selbstbestimmungsrecht der Ukraine nicht zusammenpassen. Also was man daran sehen kann, ist, dass dieses einfache Bild der Welt, es gibt hier den Imperialismus und hier den Antiimperialismus, dass das gerade ganz objektiv in eine Krise gerät. Ich habe gesagt, ich will zurückgehen in die Anfänge der antiimperialistischen Position innerhalb des Marxismus-Leninismus. Und zu dieser Zeit berief sich die marxistisch-leninistische Linke außer auf das Proletariat auch auf ein neues, scheinbar revolutionäres Subjekt, nämlich die unterdrückten Völker. Und damit ergibt sich genau das Bild, was ich eben schon genannt habe, nämlich das Bild, wonach auf der einen Seite ein global wirkender, gefährlicher Imperialismus steht und auf der anderen Seite bestimmte Nationen, die gegen diesen Imperialismus kämpfen. Genau diese Vorstellung des Imperialismus wurde aber bereits von einer großen marxistischen Theoretikerin kritisiert in den Anfangsjahren. Und an diese große marxistische Theoretikerin möchte ich heute Abend besonders erinnern. Es handelt sich um keine geringere als Rosa Luxemburg, die noch vor Lenin mit Die Akkumulation des Kapitals eine Analyse vorgelegt hat, die versuchte, den Imperialismus und auch die Globalisierung als einen ökonomischen Prozess zu denken. Ihr Buch wurde leider kaum wahrgenommen und die, die es gelesen haben, haben gesagt, Luxemburg hat sich in zentralen Punkten geirrt. Also unter anderem ihr Biograf. Ihre Position machte Luxemburg allerdings nicht nur in diesem Buch Die Akkumulation des Kapitals deutlich, das kaum gelesen wurde, sondern auch in bekannten Texten wie der berühmten Broschüre Die Krise der Sozialdemokratie, der sogenannten Junius-Broschüre, in der sie 1916 Folgendes schrieb: Die imperialistische Politik ist nicht das Werk irgendeines oder einiger Staaten, sie ist das Produkt eines bestimmten Reifegrads in der Weltentwicklung des Kapitals, eine von Hause aus internationale Erscheinung, ein unteilbares Ganzes, das nur in allen seinen Wechselbeziehungen erkennbar ist und dem sich kein einzelner Staat zu entziehen vermag. Also wer mit antiimperialistischen Linken sich rumstreiten muss, kann dieses Zitat nehmen und in Zukunft eine Stellungnahme zu diesem Zitat einfordern. Rosa Luxemburg finde ich in vielerlei Hinsicht großartig und was man an diesem Zitat auch merkt, was sie auch großartig macht, ist, dass sie eine sehr gute Stilistin ist und die Fähigkeit hat, ihre Position klar und deutlich und einfach zu formulieren. Bei diesem Satz muss man nicht lange nachdenken, was sie gemeint hat, ist einfach sehr präzise formuliert. Aber wie gesagt, es spielte für die Entwicklung des Marxismus-Leninismus oder beziehungsweise für den Antiimperialismus im Marxismus-Leninismus keine Rolle, weil diese Position kaum zur Kenntnis genommen wurde, obwohl ja Rosa Luxemburg immer als die große deutsche Ikone galt. Lenin veröffentlichte seine Broschüre Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus 1916 und das ist nach dem, wie man das in der Forschung macht, eigentlich fast zum Ende der klassischen Phase des Imperialismus. Die lässt man für gewöhnlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beginnen und mit dem Ersten Weltkrieg enden. Also erst am Ende haben sich Lenin und Luxemburg mit diesem Problem aus marxistischer Sicht beschäftigt. Und ich habe es schon eingangs gesagt, Lenin definierte den Imperialismus als die Herrschaft des Finanzkapitals. Das 20. Jahrhundert, schrieb Lenin, sei der Wendepunkt vom alten zum neuen Kapitalismus, von der Herrschaft des Kapitals schlechthin zu der Herrschaft des Finanzkapitals. Dieser Begriff hat, ich habe es auch schon gesagt, in den vergangenen Jahren eine Renaissance erlebt. Bei Lenin hat er eine sehr komplexe Bedeutung. Der Begriff Finanzkapital bedeutet nicht nur den Finanzsektor, also nicht nur Aktienwesen, Banken und Börse, sondern der Begriff bezeichnet bei Lenin auch die stärkere Monopolisierung innerhalb von Industriezweigen und damit verbunden die Anteilseignerschaft und damit auch die unmittelbare Beteiligung von Banken am industriellen Sektor. Und schließlich, und das ist der entscheidende Punkt auch, um darüber den Imperialismus zu definieren, und schließlich, Zitat, die territoriale Aufteilung der Erde unter die kapitalistischen Großmächte. An anderer Stelle schreibt Lenin, dass Finanzkapital würde im buchstäblichen Sinne des Wortes seine Netze über alle Länder der Welt auswerfen. Und dieser Begriff Finanzkapital, das ist, glaube ich, bekannt, hat im Marxismus-Leninismus eine zentrale Rolle behalten. Sehr bekannt ist, denke ich, die Faschismusdefinition, die Dimitrov 1935 gab, als er den Faschismus als die, jetzt kommt so ein lustiger Satz, oder so eine lustige Aufzeichnung, die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten imperialistischen Elemente des Finanzkapitals sein soll. Also das Finanzkapital ist eben auch, steht auch hinter dem Faschismus. Aber das ist erst 1935 gesagt worden. Ich gehe wieder zurück zu Lenin. Bei Lenin bedeutet oder diente dieser Begriff Finanzkapital dazu, einen Prozess, den man heute Globalisierung nennt, greifbar zu machen, indem man ihn in bestimmten Personen fassbar macht. Und obwohl Lenin in seinem Text betonte, dass die Kapitalisten, Zitat, die Welt nicht etwa aus besonderer Bosheit unter sich aufteilen, sondern weil sie eine erreichte Stufe der Konzentration sie zwingt, diesen Weg zu beschreiten, um Profite zu erzielen, kreierte seine Darstellung gleichermaßen ein besonderes Feindbild. In einem Kapitel mit der bezeichnenden Überschrift Parasitismus und Fäulnis des Kapitalismus führte Lenin aus, jetzt kommt ein längeres Zitat, der Imperialismus bedeutet eine ungeheure Anhäufung von Geldkapital in wenigen Ländern, das, wie wir gesehen haben, 100 bis 150 Milliarden Francs in Wertpapieren erreicht. Daraus ergibt sich das außergewöhnliche Anwachsen der Klasse oder richtiger der Schicht der Rentner, das heißt Personen, die vom Couponschneiden leben, Personen, die von der Beteiligung an irgendeinem Unternehmen völlig losgelöst sind, Personen, deren Beruf der Müßiggang ist. Und wenn man so etwas liest, als jemand, der arbeiten muss, dann kommt da ein sehr einfaches Feindbild bei raus. Hier auf der einen Seite gibt es die breite Masse derjenigen, die ständig arbeiten müssen, die produktiv sind, aber davon nicht wirklich was haben. Und auf der anderen Seite eben diese Rentiers, die Rentner, die lediglich parasitär existieren und selber gar nichts machen, sondern deren Beruf der Müßiggang ist. Und dieses Bild, das so griffig ist und so einfach ist, taucht, wenn sich zum Beispiel die Occupy-Bewegung, wenn die Occupy-Bewegung von den 99% spricht, auf eine bestimmte Weise wieder auf. Und an diesem Bild ist ja nicht falsch, dass es Gegensätze gibt und zum Teil gewaltige Unterschiede in Einkommen und Vermögen. Falsch sind andere Sachen. Falsch ist zum Beispiel der Eindruck, dass sowohl diese 99% als auch das oft ungenannte 1% jeweils eine Einheit bilden. Also ganz so, als würden alle Lohnabhängigen mit allen Prekären und allen sogenannten Überflüssigen eine Einheit bilden, ein Ziel haben, ein Schicksal teilen. Und als würden auf der anderen Seite die verschiedenen Akteure in den Banken, an der Börse, in den Aktiengesellschaften und Aufsichtsräten und so weiter auch wiederum ein gemeinsames Interesse ein. Aber genau mit diesem Bild kann man Politik machen. Hier gibt es die große Masse, die das eine will, und dort gibt es die kleine Minderheit, die ungerechtfertigterweise die Macht hat und die das andere will. Und genau darauf baut dann auch die Entwicklung der antiimperialistischen Position auf. Also Lenin schreibt das 1916 und 1924 erscheint in Deutschland eine Broschüre für junge KPD-Mitglieder, das politische Grundwissen des jungen Kommunisten betitelt. Und darin steht dann, so entpuppt sich das Finanzkapital als eine ganz gewaltige ökonomische und politische Herrschaft einiger weniger. In wenigen Händen befindet sich die Macht über ganze Völker und Nationen. Und das politisch Tolle an solchen Aussagen ist, dann scheint es ja nur noch ein kurzer Schritt zu sein, bis alle wissen, was man machen muss, nämlich man muss diese wenigen in ihrer Macht brechen, man muss ihnen diese Macht nehmen und dann ist die Welt befreit. Und das ist kein einzelnes Zitat, sondern 1920 erschien der erste Grundlagentext für junge KPD-Mitglieder. Das war das ABC des Kommunismus, geschrieben von Nikolai Bukharin und Jewgeni Przebyszynski, das ABC des Kommunismus, eine Einführung in das Programm der russischen kommunistischen Partei. Und da wird die kapitalistische Gesellschaftsordnung mit den Worten charakterisiert, Zitat, ein kleines Häuflein Rentner beherrscht alles, die Mehrzahl der Armen besitzt nur die Arbeitskraft. Und auf der Tagesebene wird das dann noch etwas deutlicher gemacht. 1926 erschien die Titelseite des Zentralorgans der KPD, die Tageszeitung Die Rote Fahne, mit einem Manifest an das werktätige Volk Deutschlands. Und darin hieß es unter anderem, alle reaktionären Mächte in allen Teilen der Wirtschaft, in allen Winkeln und Ecken des kapitalistischen Staates bilden eine geschlossene Einheit. Sie hängen zusammen wie Kletten, nieder mit der Diktatur des Finanzkapitals. Und wer sich schon einmal in Arbeitskämpfen engagiert hat, der weiß, dass das so einfach gar nicht ist. Also, dass es selbst innerhalb der Lohnabhängigen mit der Einheit nicht so weit bestellt ist. Fängt an bei solchen simplen Fragen wie, für wie viel Lohnerhöhung wollen wir kämpfen oder wie lange muss der Streik dauern und streiken wir jetzt und dann brechen wir ihn ab und wie verhandeln wir und so weiter. Da gibt es also sehr schnell Interessensdifferenzen und ebenso gibt es natürlich auch bei den Menschen, die mit mehr Macht ausgestattet sind, ebenfalls gegenläufige Interessen. Auch wenn abstrakt formuliert, es ein gemeinsames Ziel gibt, nämlich Profit zu erwirtschaften, aber was das eines Gewinn ist, ist des anderen Verlust. Die weitere Schwierigkeit an diesem Konzept Finanzkapital besteht darin, dass sich das Verhältnis von Ursache und Wirkung noch damit unter der Hand umdreht. Also aus dem, was man in Marx'scher Tradition als Folge oder Bestandteil der kapitalistischen Produktion quasi beschreiben könnte, wurde dann im Laufe der 20er Jahre eine Art eigenständiger Akteur, der gewissermaßen die Ursache für die Ungerechtigkeit darstellte, die Ursache für die ungesunde Profitmaximierung. Und dafür könnte ich eine Menge Beispiele liefern. Ich will aber ein Beispiel liefern bei jemandem, den man ansonsten gar nicht unbedingt so kritisch lesen muss. Arthur Rosenberg, wenn er euch was sagt, dann kennt ihr ihn wahrscheinlich als Geschichtswissenschaftler. Arthur Rosenberg war bis 1927 Mitglied der KPD und hat in den 30er Jahren die Geschichte der Weimarer Republik geschrieben und auch die Geschichte der Revolution in Deutschland oder so ähnlich ist der Titel. Und er beschreibt die Situation Mitte der 20er Jahre in der Geschichte der Weimarer Republik und benutzt dabei auch ein marxistisch-leninistisches Vokabular, obwohl er sich ja mittlerweile von der KPD verabschiedet hatte. Und da steht erstmal in ganz klarer leninscher Tradition, der vorherrschende Einfluss des Finanzkapitals ist für die neueste Epoche des Kapitalismus im Allgemeinen charakteristisch. Und dann schreibt er, in Deutschland nehme diese Erscheinung derzeit allerdings fantastische Form an. Und dann meint er die Jahre von 1924 bis 1928. Und dann geht es folgendermaßen weiter und achtet gar nicht mal unbedingt auf die Argumentation, sondern auf die Begriffswahl, die er da benutzt. Da heißt es dann, der ungesunde und abnorme Charakter der deutschen Wirtschaft in diesen Jahren zeigte sich in dem Übergewicht der Finanzierungstechnik über das eigentliche Warengeschäft. Eine Brauerei ist in normalen Zeiten eine Einrichtung, um Bier herzustellen und mit Nutzen zu verkaufen. Ein Restaurant soll Speisen absetzen und ein Theater den Zuschauerraum füllende Stücke geben. Jetzt dienten die Brauerei, das Restaurant und das Theater nicht mehr ihren natürlichen Zwecken, sondern sie waren nur noch das Objekt von Finanzspekulationen. Steht bei einem Autor, den man ansonsten durchaus ernst nehmen kann, auch gerade in seiner Kritik der kommunistischen Linken. Aber um zu beschreiben, was Mitte der 20er Jahre in Deutschland passiert, wählt Arthur Rosenberg, vielleicht auch um die herrschende Stimmung dieser Zeit wiederzugeben, wählt er eine Sprache, wo man denken könnte, oh, der Kapitalismus war wirklich eine schöne Epoche. Ja? Also es gibt die gesunde und die normale Entwicklung im Kapitalismus. Und es gibt die natürlichen Zwecke und die bestehen dann darin, dass eine Brauerei nichts weiter tut, als Bier herzustellen und mit Nutzen zu verkaufen. Alle sind glücklich. Und jetzt plötzlich gibt es eine ungesunde und abnorme Entwicklung und jetzt dient es nicht mehr den natürlichen Zwecken, sondern jetzt ist es nur noch das Objekt von Finanzspekulationen. Ja, diese einfache Unterscheidung. Früher war alles gesund und gut und jetzt wird es plötzlich unnatürlich und ungesund für alle. Die ist, denke ich, zentral. Auch für den Antiimperialismus. Das kann ich auch noch an einer Titelseite deutlich machen, aus der Roten Fahne, an der man wirklich eine Menge deutlich machen kann. Denn ich glaube, das ist das Grundproblem der antiimperialistischen Position. Also, denkt euch erstmal die Worte weg von dieser Titelseite. Was ihr dann seht, ist ein großer, kräftiger Mann mit einem gewaltigen Oberkörper. Und ihr seid nicht überrascht, der soll das Proletariat symbolisieren. Also jetzt könnte man lange auch darüber sprechen, dass das Proletariat hier durch einen Mann dargestellt wird. Die Implikationen sind, glaube ich, offensichtlich. Obwohl sich ja andere Ikonografien zumindest denkbar wären. Also man könnte ja auch sagen, eine Gruppe von Menschen soll das Proletariat symbolisieren. Aber hier ist es ein Mann. Und dieser Mann sieht, das kann ich euch verraten, er sieht auf jeden Fall nicht so aus, wie Proletarier ausgesehen haben zu der Zeit. Also die hatten nicht solche gestählten Oberkörper, sondern dafür braucht man nämlich bessere Nahrung, als viele zur Verfügung hatten. Die meisten sahen ziemlich elend aus. In der einen Hand hält dieser mächtige Arbeiter einen Kapitalisten. Ich habe es eingangs schon gesagt, die klassische Ikonografie war, dass man Kapitalisten am Zylinder und an dem Frack erkennt. Und in der anderen Faust hält er einen Großgrundbesitzer. Und ich glaube, die Bildsprache ist auch insofern eindeutig, er packt sie gerade, um sie rauszuwerfen. Also das Versprechen ist, wenn wir die Kapitalisten und die Großgrundbesitzer rauswerfen, dann haben wir uns befreit. Was bei diesem Bild noch bedeutsam ist, obwohl man es erst auf den zweiten Blick sieht, der Arbeiter steht auch noch auf etwas. Er steht nämlich mit dem einen Fuß im Dorf oder in der Stadt und mit dem anderen Fuß steht er in der Industrie. Das heißt also, befreit werden soll hier auch das Dorf oder die Stadt und auch die Industrie. Die selber sind nicht das Problem, sondern Problem sind nur der Kapitalist und der Großgrundbesitzer. Sonst bleibt alles, wie es ist. Man geht weiter in die Industrie, geht weiter in Arbeiten. Das ändert sich nicht. Und jetzt kommt noch eben die Wortwahl dazu. Entfernt die Parasiten, wählt Kommunisten. Es wird also behauptet, Kapitalisten und Großgrundbesitzer sind lediglich wie Parasiten. Wenn Parasiten in einem Garten entfernt werden, dann wächst es im Garten besser als vorher. Es gibt keine Probleme mehr. Wenn man die Kapitalisten entfernt, gibt es durchaus noch ein Problem, also eins mindestens, und das hat auch haben auch die Bolschewiki in Russland bemerkt, es gibt zumindest ein Organisationsproblem. Wer organisiert dann eigentlich die Arbeit? Also wer nimmt diese Chefrolle ein oder die Chefinrolle? Es gibt noch mehrere solcher Probleme, aber das ist, glaube ich, das am schnellsten Greifbare. Das wird mit diesem Bild verworfen, sondern die sind lediglich Parasiten. Im Grunde genommen klappt alles besser ohne sie. Und damit wird natürlich auch Ausbeutung und so weiter als ein natürliches Verhältnis dargestellt. Also es gibt eigentlich eine gesunde Wirtschaft, die produziert, die stellt Werte her, alles liefe eigentlich gut, aber es gibt welche, die ganze Zeit immer nur irgendwas davon absaugen. Und dieses Absaugen, das muss man abstellen. Ansonsten kann alles so bleiben, wie es ist. Was dieses Bild impliziert, ist, dass es eigentlich das Kapitalverhältnis darstellt wie Fremdherrschaft. Also, was man sich sehr leicht vorstellen kann, ist, wie man sich von einer als fremd definierten Herrschaft befreit. Also es gibt eine Gruppe von Menschen, das soll die eigene Gruppe sein, und es gibt die Gruppe von denen, die nicht zu uns gehören, die uns aber beherrschen. Wie kann man das erreichen, dass es aufhört? Man vertreibt diese Menschen, die nicht zu uns gehören. So kann man sich von Fremdherrschaft befreien. Das ist ein einfaches Bild. Und diese Darstellung des Kapitalismus tut so, als wäre der Kapitalismus eigentlich auch eine Fremdherrschaft. Es gibt da einfach die Fremden, die nicht zu uns gehören, und die muss man verjagen, vertreiben, und dann ist das Problem gelöst. Den Kapitalismus zu überwinden ist aber etwas komplexer, als einfach nur eine bestimmte Personengruppe zu verjagen. Also um es jetzt mal harmlos zu sagen, verjagen zur gleichen Zeit gab es durchaus auch schon Säuberungen in Russland, was nicht nur hieße vertreiben, sondern einsperren und ermorden. Aber nehmen wir mal die harmloseste Variante. Es geht nur um Verjagen von bestimmten Menschengruppen. Und das ist das, was dieses Bild anbietet. Man kann sich die Überwindung des Kapitalismus so vorstellen, wie man muss einfach nur eine bestimmte Gruppe von Herrschern vertreiben. Und dass diese Redeweise von den Parasiten, die hier auftaucht, keine Besonderheit dieser Titelseite ist, kann ich nochmal mit Rückgriff auf Lenin verdeutlichen. Also bei Lenin war ein ganzes Kapitel in seiner Broschüre über den Imperialismus betitelt mit Parasitismus und Fäulnis des Kapitalismus. Und es wird euch nicht wundern, dass Stalin auch gerne von Parasiten geredet hat. Aber auch in dem bereits erwähnten ABC des Kommunismus war vom Schmarotzertum die Rede, also um auch das Zitat mal vorzulesen. In der kommunistischen Gesellschaft wird jedes Schmarotzertum verschwinden, das heißt die Existenz von Mitessern, die nichts tun und auf Kosten anderer leben. Alle Werte, die in der kapitalistischen Gesellschaft von den Kapitalisten verzecht, verfressen und versoffen werden, wird die kommunistische Gesellschaft für produktive Bedürfnisse verwenden. Also aus den offiziellen Erklärungen der Kommunistischen Internationale. So, ich hoffe, ich habe damit einigermaßen plastisch die Grundlage des antiimperialistischen Weltbildes beschrieben. Und jetzt geht es um die Rolle der Nation. Ich habe schon an Karl Marx und Friedrich Engels erinnert, die im Kommunistischen Manifest geschrieben hatten, dass das Proletariat kein Vaterland habe. Aus dieser Aussage folgerten Nikolai Bukharin und Jewgeni Przebyszynski in ihrem ABC des Kommunismus, das 1920 auf Deutsch erschien, dass das Proletariat sein Vaterland erst erobern müsse. Und wenn das passiert wäre, dann würde das Proletariat es auch militärisch verteidigen. Längeres Zitat aus dem ABC des Kommunismus. Die Aufgabe des Proletariats besteht darin, den Staat der Bourgeoisie zu zerstören und nicht ihn zu verteidigen. Erst dann wird das Proletariat ein Vaterland haben, wenn es die Staatsgewalt erobert hat und zum Herrn des Landes geworden ist. Dann erst ist das Proletariat verpflichtet, sein Vaterland zu verteidigen, denn dann wird es seine eigene Macht und seine eigene Sache verteidigen, nicht aber die Macht seiner Feinde und die räuberische Politik seiner Unterdrücker. Und das war jetzt eine Aussage über das Verhältnis der Nation im eigenen. Zur gleichen Zeit aber formulierte Lenin, und das wurde dann von der, vom Kongress der Kommunistischen Nationale verabschiedet, formulierte Lenin die Haltung zu dem, was bis heute die sogenannte Dritte Welt als Dritte Welt formiert. Denn die Kommunistische Nationale sah neben den Rätebewegungen der fortgeschrittenen Arbeiter aller Länder noch eine zweite Gruppe von Verbündeten, nämlich alle nationalen Befreiungsbewegungen der Kolonien und der unterdrückten Völker. Und in der von der Komintern verabschiedeten Fassung war die Forderung, dass die Kommunistinnen und Kommunisten auf dieser Welt, wie es etwas umständlich in der deutschen Fassung hieß, eine Politik der Verwirklichung des engsten Bündnisses aller nationalen und kolonialen Freiheitsbewegungen mit Sowjetrussland zu führen, wobei die Formen dieses Bündnisses von der Entwicklungsstufe der kommunistischen Bewegung unter dem Proletariat jedes Landes oder der revolutionären Freiheitsbewegung in den zurückgebliebenen Ländern und unter den rückständigen Nationalitäten bestimmt werden. Und um das etwas einfacher auszudrücken, das hieß, die Komintern stellten nicht die Bedingungen, dass diese jeweiligen Freiheitsbewegungen kommunistische oder sozialistische Ziele formulieren sollten, sondern dass diese Bewegungen für ihre nationale Befreiung kämpften, das reichte der Komintern, um sie als Verbündete anzuerkennen. Nach der simplen Logik, als nationale Befreiungsbewegung würden sie ja auch gegen den Imperialismus sein und gegen den Imperialismus sei die kommunistische Bewegung ja sowieso. Und das heißt also implizit war es notwendig zwischen einem guten Nationalismus, dem der unterdrückten Völker, und einem schlechten Nationalismus, dem der imperialistischen Staaten zu unterscheiden. Und das wurde auch offensiv gemacht. Nationale Befreiungsbewegungen würden, so behauptete die Rote Fahne im März 1926 unter der Überschrift unterdrückte nationale Minderheiten, also nochmal, nationale Befreiungsbewegungen verfochten objektiv stets proletarische Interessen. Denn letztlich würde ihnen der Verrat ihrer Bourgeoisie an der nationalen Sache offenbar werden. Und was ist dann die nationale Sache? Die nationale Sache ist anscheinend die Sache des Proletariats. Und genau diese Gleichsetzung, das prägt das antiimperialistische Weltbild immer wieder. Also die nationale Sache sei die Sache des Proletariats. Und eben umgekehrt auch, die Sache des Proletariats sei die Sache der Nation. Das stand aber im Widerspruch zu der offensichtlichen Tatsache, dass nationale Bewegungen in den Kolonien oft noch von der dortigen Bourgeoisie beeinflusst oder sogar geführt wurden. Und deswegen stellt dieser eben zitierte Beitrag ganz grundsätzlich fest, die Arbeiterschaft darf sich nicht dadurch beirren lassen, dass auch imperialistische Mächte diese Bewegung zu ihren Zwecken zu missbrauchen versuchen und unter Umständen unterstützen. Damit hatte sich, das nur als Nebenbemerkung, allerdings die kommunistische Linke schon von Lenin entfernt, Denn Lenin hatte in seinem ersten Entwurf zur nationalen und kolonialen Frage noch davor gewarnt oder gefordert, dass eine Notwendigkeit bestehe, nämlich den Pan-Islamismus und ähnliche Strömungen zu bekämpfen, die die Befreiungsbewegung gegen den europäischen und amerikanischen Imperialismus mit einer Stärkung der Position der Khanen, der Gutsbesitzer, der Mullahs und so weiter verknüpfen wollen. Also hier gibt es bei Lenin durchaus schon die Wahrnehmung, dass wenn man gegen einen Imperialismus ist, es durchaus sein kann, dass man den anderen Imperialismus auf der Gegenseite unterstützt. Und deswegen hat er in seinem ursprünglichen Entwurf noch geschrieben, die Kommentaren müsste das in Rechnung stellen. Später, also Mitte der 20er Jahre, wurde diese Warnung dann schon kaum noch ernst genommen. Und das waren nicht nur theoretische Probleme, sondern wie man am Beispiel von China oder auch am Beispiel des britischen Mandatsgebiets Palästina sehen konnte, waren das Probleme, die sich ganz objektiv ergaben. Ich werde das an diesen beiden Beispielen deutlich machen. In China unterstützte die Kommentaren nicht nur die 1921 gegründete Kommunistische Partei Chinas, sondern auch die bürgerlich-nationale Kuomintang, die noch eher als die KP China in der Lage zu sein schien, die britische Vorherrschaft militärisch zu besiegen. Das hieß auch, die Mitglieder der 1921 gegründeten KP China waren aufgerufen, zugleich der Kuomintang beizutreten. 1925 kündigte die Rote Fahne eine Veranstaltung an mit der Überschrift China den Chinesen. Um zu zeigen, wie wichtig das Problem war, sprachen auf dieser Veranstaltung Ruth Fischer, Ernst Thälmann und Cheng Tingku. Ein chinesischer Genosse berichtete in einem anderen Beitrag über Shanghai, im ähnlichen Sinne wie diese Überschrift China den Chinesen, Zitat, Shanghai gehört also nicht den Chinesen, sondern den Imperialisten. Nicht durch Krieg, nicht aufgrund von Verträgen sind sie zur Macht gelangt, sondern Stückchen für Stückchen haben sie sich von Shanghai geraubt und einen Staat innerhalb der Stadt gebildet. Das ist eine bemerkenswerte Formulierung. Shanghai gehört also nicht den Chinesen, sondern den Imperialisten. Was heißt, es wäre alles gut, wenn Shanghai wieder den Chinesen gehört. Das passierte auch kurze Zeit später. Im Februar 1927 organisierten die Gewerkschaften in Shanghai noch einen Arbeiteraufstand und setzten dabei auf die Unterstützung der Kuomintang und hatten sich damit verrechnet, denn die Kuomintang blieb vor Shanghai liegen. Zwei Monate später nimmt die Kuomintang Shanghai ein, verjagt die britische Mandatsmacht, wie man es in dem Fall nennt, und dann veranstaltete Chiang Kai-shek im April 1927 in der ganzen Stadt ein groß angelegtes Massaker unter den Kommunisten und militanten Arbeitern. Die Kommunistische Partei China und die Gewerkschaften wurden hinweggefegt. Und dann kann man sich fragen, okay, jetzt gehörte Shanghai den Chinesen, aber war das gut für die kommunistische Sache? Wie man an diesem Massaker sehen kann, ganz sicher nicht. Und damit hätte zumindest ein Zweifel bestehen können, ob das so einfach machbar ist, dass man die Sache der Kommentaren und die nationale Sache in eins setzt. Es gab einige Leute, die daran Kritik geübt haben. Einen habe ich heute Abend schon erwähnt. Das war nämlich Arthur Rosenberg. Arthur Rosenberg hat genau deswegen die KPD verlassen. In einer gemeinerweise im sozialdemokratischen Vorwärts veröffentlichten Erklärung nannte er die kommunistische Niederlage in China als Grund dafür, aus der KPD auszutreten. Er schrieb auch später noch in seinem Buch Die Geschichte des Bolschewismus über diese Situation, Zitat, so fand die China-Politik Stalins ein klägliches Ende. Alles, was man an Autorität und Erfolgen in Asien errungen hatte, war verloren. Die Sympathie der chinesischen Nationalpartei für Sowjetrussland hatte sich in erbitterte Feindschaft verwandelt. Am Ende waren die Massen geschlagen und die bürgerliche Tendenz in der Kuomintang triumphierte. Also, er macht einen ganz deutlichen Unterschied zwischen nationaler Befreiung und sozialer Befreiung. Das war 1927, in dem Jahr gründete sich auch die Liga gegen den Imperialismus auf Initiative der Kommentaren, der Kommunistischen Internationale. Und zwei Jahre später passierte nicht etwas Ähnliches, sondern Schlimmeres noch im britischen Mandatsgebiet Palästina. Aber auch hier existierte eine Kommunistische Partei Palästinas und Josef Berger, der Vorsitzende dieser Partei, beschrieb später in seinen Lebenserinnerungen, wie sich die kommunistische oder was sich die kommunistische Linke von dem Nationalismus in den Kolonien versprach. Josef Berger schrieb, der Nationalismus der Kolonienbevölkerung sollte ermuntert und verstärkt werden und als Waffe gegen den Imperialismus genutzt werden. Später dann, mit dem Wachsen des Proletariats und dem politischen Leben, könnte sich quasi die Bevölkerung wieder von diesem Nationalismus entwöhnen. Das war die Hoffnung. Und entsprechend war auch die Politik der Kommunistischen Partei Palästinas. Man setzte nicht nur auf die Zusammenarbeit mit der arabischen Nationalbewegung, sondern schürte den Nationalismus in der arabischen Bevölkerung, weil es ja eben eine Waffe sein sollte gegen die britische Mandatsmacht in Palästina. Diese Politik war auch vor dem Hintergrund erstaunlich, dass auf einer Demonstration am 1. Mai 1921 die Mitglieder der KP Palästinas angegriffen wurden, und zwar von arabischen Nationalisten. Und diese Gewalt dehnte sich auf Jüdinnen und Juden in Jaffa aus. Ein Mitglied der KP Palästina beschrieb das auch in der Zeitschrift der Kommentaren der internationalen Pressekorrespondenz. Ich zitiere: Am 1. Mai 1921 veranstalteten die Kommunisten eine Demonstration, die von den Mitgliedern der gelben Gewerkschaften angegriffen wurde. Die eingeborene Bevölkerung, deren Pogromstimmung von den englischen und französischen Provokateuren und von ihren eigenen Nationalisten schon lange geschürt wurde und die den Sinn der Demonstration nicht begriff, stürzte sich auf die Demonstranten und ging dann zu einem allgemeinen Pogrom gegen die Juden über. Das also die Erfahrung 1921. Trotzdem legt sich die KP Palästina im weiteren Verlauf der 20er Jahre darauf fest, diesen arabischen Nationalismus zu schüren. Und den größten Gewaltausbruch erfährt die KP Palästina und eben auch die jüdische Bevölkerung in Palästina im Spätsommer 1929. Ein Mob aus arabischer und christlicher Bevölkerung machte von Jerusalem ausgehend Jagd auf Jüdinnen und Juden und ermordete 133 Menschen. Während dieser Gewalt wurden auch über 100 Araberinnen und Araber getötet, in den meisten Fällen jedoch vom Militär oder der Polizei, und viele von ihnen wurden davon abgehalten, gerade Jüdinnen oder Juden zu ermorden. Und diese Gewalt im Spätsommer 1929 richtete sich nicht nur gegen die zionistischen Siedlungen. Ganz im Gegenteil. In Hebron und Safed waren es vor allem orthodoxe Jüdinnen und Juden, deren Gemeinschaften lange vor der zionistischen Besiedlung bestanden haben. Ziel dieser Angriffe, die unter Parolen wie Schlachte die Juden geführt wurden. Für die jüdischen Mitglieder der KP Palästinas waren die Ereignisse in doppelter Hinsicht ein Schock. Denn einerseits sahen sie ihre politische Arbeit gefährdet, und zum anderen sahen sie sich ganz persönlich diesen Angriffen ausgesetzt und mussten sich verteidigen. Und Josef Berger hat in der Imprikor das Ausmaß der Gewalt mit den eindrücklichen Worten beschrieben: Die fanatischen Massen mohammedanischer Bauern hätten sengend und mordend vor allem die unbewehrten armen jüdischen Siedlungen, Synagogen und Schulen angegriffen, wo furchtbare Blutbäder angerichtet wurden. In der Talmudschule von Hebron wurden 60 jüdische Schüler, auch Kinder, getötet und verstümmelt. In der Kolonie Mosa wurde eine jüdische Armee samt Frau und Kind abgeschlachtet. Das also die Beschreibung, die aus Palästina kommt, die hätte auch dazu führen können, über zum Beispiel den Antisemitismus in der arabischen Welt nachzudenken. Der hätte dazu führen können, dieses Schüren des arabischen Nationalismus in Frage zu stellen. Der hätte zumindest zum Innehalten führen können. Aber die Kommentaren reagierte ganz anders. Sie nimmt diese Berichte zur Kenntnis und bewertet trotzdem die Ereignisse grundsätzlich anders, nämlich gegenteilig, und fordert für die Zukunft diese Gewalt als den Beginn einer anti-imperialistischen Aufstandsbewegung der arabischen Bevölkerung zu sehen. Und das, obwohl sogar ausdrücklich noch in der kommunistischen Presse erwähnt wurde, dass diese Bewegung unter dem großen Einfluss der Effendis, in Klammern wurde erklärt, der Großgrundbesitzer stehe. Aber auch das sollte nichts daran ändern, dass es sich dabei um einen antiimperialistischen und damit revolutionären Aufstand handeln würde. Zitat aus der Roten Fahne zu dieser Zeit: Der allgemeine Aufstand der Araber gegen die Zionisten ist in Wirklichkeit ein Aufstand gegen die wirtschaftliche und politische Sklaverei, in die sie der britische Imperialismus gebracht hat. Dank dem antiimperialistischen Charakter dieses Kampfes haben die Araber Palästinas auch die moralische und materielle Unterstützung der Araber Ägyptens, Syriens und Transjordaniens, wie auch der Massen der indischen Bevölkerung gewonnen, die in ihrem revolutionären Kampf für die Befreiung aus dem Joche des britischen Imperialismus stehen. Das sind so Erklärungen, die auch antiimperialistische Linke bis in die 90er Jahre einfach freiweg zitieren konnten. Ich möchte noch, um das abzuschließen und auf drei zu kommen, ein letztes Beispiel für diese Haltung oder für diese Position, die sich in solchen Slogans wie China den Chinesen ausdrückt, bringen. Und ich werde gleich jetzt ein Lachen ernten, wenn ich sage, ich komme jetzt kurz auf den Slogan Deutschland und den Deutschen zu sprechen. Denn niemand kann sich vorstellen, dass das die KPD vertreten hat. Hat sie auch nicht. Denn die Forderung Deutschland und den Deutschen war nun doch von rechts so sehr besetzt, dass man sich dem kaum aneignen konnte. Trotzdem fiel scheinbar niemandem etwas auf, wenn man China den Chinesen als Forderung macht oder als Forderung hergab. Allerdings betonte die KPD immer wieder, dass die nationale Befreiung und die soziale Befreiung letztlich das Gleiche sind. Und das machte die KPD nochmal besonders deutlich, als die NSDAP in Deutschland riesige Wahlerfolge feiern konnte. Darauf reagierte die KPD mit einem neuen, mit einem zweiten Parteiprogramm nach dem Gründungsparteitag. Und in diesem Parteiprogramm, diesem neuen, setzte sich die KPD ganz ausdrücklich mit der NSDAP auseinander, gleich von den ersten Sätzen an. Und die besondere Pointe dieser Auseinandersetzung bestand darin, der NSDAP nicht nur abzusprechen, eine sozialistische Partei zu sein, sondern auch eine nationale Partei zu sein. Die eigentlich nationale Partei wäre nämlich die KPD. Und betitelt war diese Programmerklärung mit den Worten Programmerklärung zur nationalen und sozialen Befreiung des deutschen Volkes. Ich zitiere den ersten Satz oder einen der ersten Sätze. Die Faschisten, in Klammern Nationalsozialisten, behaupten, sie seien eine nationale, eine sozialistische und eine Arbeiterpartei. Wir erwidern darauf, dass sie eine volks- und arbeiterfeindliche, eine antisozialistische, eine Partei der äußersten Reaktion, der Ausbeutung und Versklavung der Werktätigen sind. Also, das aus dem KPD-Programm von 1930. Damit wollte die KPD den Wahlerfolg der NSDAP stoppen und diese verwirrten Massen zu sich holen. Ich habe da eben irgendwo eine Hand gesehen. Wolltest du mir kurz? 1930. Ende der 20er Jahre wurde ein Song geschrieben, den, glaube ich, die meisten von euch schon mal gehört haben, von Hans Eisler und Erich Weinert, der Rote Wedding. Und dieses Agitprop-Lied wurde in den folgenden Jahren umgeschrieben und ich habe bis heute nicht genau herausfinden können, wann. Wenn ihr bei YouTube guckt, dann werdet ihr, jetzt habe ich diesen blöden Namen, also dieses Ding, wo immer alle Musik hören. Wenn ihr da nach dem Song guckt, dann werdet ihr, glaube ich, auf diese Version stoßen, die von Ernst Busch gesungen wurde. Und die hat eine bemerkenswerte Veränderung erfahren. Da heißt es nämlich, und schlug auch der Feind unsere Besten tot, der Wedding kommt wieder, Berlin bleibt rot, damit Deutschland den Deutschen gehört. Das hat man rauf und runter gehört. Hat man auch in Hamburg rauf und runter gehört und ich bin darauf gebracht worden, weil das irgendwann mal in Hamburg von der Hamburger Hafenstraße jemand von den Dächern gespielt hat und irgendeiner von den Autonomen, der kein historisches Bewusstsein hatte, hat plötzlich aufgemerkt und gesagt, sag mal, was hören wir da eigentlich gerade? Ich habe gerade eben Deutschland den Deutschen gehört, woher kommt dieses Lied? Und dann wurde er darüber aufgeklärt, dass das in die gute Tradition oder eben auf jeden Fall in die Tradition der deutschen Arbeiterbewegung gehört. Mit solchen Aussagen ist natürlich auch klar gemacht, die Nazis sind keine Deutschen und die Deutschen sind keine Nazis. Denn nur dann macht diese Formulierung Sinn. Ja, ne? Also wenn der Wedding sich von den Nazis befreit und dann gehört Deutschland wieder den Deutschen, dann sind die Deutschen keine Nazis. Und das ist ja genau die Grundlage immer wieder. Also das Volk ist gut und das Böse kommt von außen. Das ist das, was die antiimperialistische Weltsicht deutlich macht. Es überrascht nicht, dass sich der Antiimperialismus in den 20er Jahren auch bereits gegen die USA gewandt hat. Allerdings war das zu der Zeit noch nicht die einzige imperialistische Macht. Es gab auf jeden Fall aus Sicht der kommunistischen Internationale auch noch ein britischen Imperialismus, der sehr mächtig war. Es wurde auch immer der Gerechtigkeit halber von einem deutschen Imperialismus geredet, aber die Hauptausrichtung Mitte der 20er Jahre war ganz klar nicht auf Deutschland gerichtet, sondern auf Großbritannien oder die USA. In einem ganzseitigen Beitrag, der das neue Finanzkapital betitelt war und der 1926 erschien, hieß es, die Monopolisierung der deutschen Industrie stehe, Zitat, unter dem Kommando des amerikanischen Finanzkapitals. Und in einem anderen Beitrag mit dem bemerkenswerten Titel Ein amerikanisch-deutsches Überfremdungskonsortium aus dem gleichen Jahr hieß es, es bildet sich ein neues Finanzkapital. Aber dieses neue Finanzkapital, das an dem deutschen Industriekapital emporwächst, gehört ökonomisch und politisch zum amerikanischen Imperialismus. Die deutschen Banken, die sich dazu hergeben, mit einem Fünftel sich am Überfremdungstrust zu beteiligen, sind nichts weiter als die deutschen Agenten der amerikanischen Finanzkapitalisten. Also auch hier seht ihr schon wieder diese biologistische Sprechweise, also es wächst an etwas empor und in dieser nationalistischen Logik gibt es eben auch so etwas wie Überfremdung. Das ist nicht ein Begriff, den man sich nimmt von den Rechten, sondern den man hier im eigenen Sinne verwendet. Und damit gibt es dann eben auch Agenten, die im Sinne der USA handeln würden, Agenten der amerikanischen Finanzkapitalisten. Und was dabei ausgespart wird, oder beziehungsweise was dabei implizit als gut dargestellt wird, ist die deutsche Industrie. Die deutsche Industrie ist an sich ein neutraler Ort, der eben nur deswegen schlimm ist, weil er fremden Interessen unterworfen ist. Diese Art des Fremdmachens gibt es auch im kulturellen Bereich. Da wurde also in der Roten Fahne mehrmals gegen die Amerikanisierung der deutschen Kultur gewarnt, bereits in den 20er Jahren. Die Überschriften lauteten dann zum Beispiel die deutsche Philosophie im Dienste des amerikanischen Imperialismus oder die Amerikanisierung des deutschen Films. Aber wie ich schon gesagt habe, das klingt zu dieser Zeit erstmal nur an. Das ist noch nicht die Hauptstoßrichtung. Ich hoffe, ich habe die Grundprobleme des Antirepublismus deutlich gemacht. Ich hoffe, ich habe auch deutlich gemacht, inwieweit das auch mit einem fetischisierten Antikapitalismus, also mit einem Antikapitalismus, der versucht, den Kapitalismus quasi auf wenige Personen zurückzuführen oder auf wenige Staaten zurückzuführen, zusammenhängt. Und ich glaube, jetzt brauche ich auch nicht mehr so viel zu erklären, um ein grundlegendes Problem von Occupy zu benennen. Ich muss, glaube ich, eigentlich nur aus einem Artikel meines Freundes Spencer Sunshine zitieren, der genau wie ich während meines Vortrags hier sich nicht angeguckt hat, was hat Occupy eigentlich intendiert, was war die Absicht von Occupy, sondern was ist der Effekt einer bestimmten Politik und ein Problem. Und eine Sache, die Occupy wollte, ganz explizit, war, es sollte eine Bewegung sein, die offen für alle ist. Und die einfache Frage, die sich Spencer Sunshine in einem Jungle World Artikel, die rechte Hand von Occupy Wall Street, gefragt hat, ist, was heißt es denn, wenn man für alle offen sein will? Und wie sorgt man dann dafür, also wenn man nicht Leute ausschließen will, wie sorgt man denn dafür, dass man nicht zu einem Forum für rechten populistischen Protest wird? Und das wird noch besonders dadurch genährt, dass das grundlegende Muster der Demonstration, also ein populistischer Angriff auf das Finanzkapital mit zweideutigen Formulierungen, mit dem politischen Vokabular und der Struktur der Rechten harmonisierte und mit dem von Verschwörungstheoretikern. Also gibt es irgendwelche praktischen Schritte, die Aktivisten der Linken unternehmen können, um eine Beteiligung von rechts zu unterbinden? Und dann greift er den beliebten Slogan von Occupy auf. Und auch da geht es nicht darum, was hat Occupy damit gewollt, sondern was ist der Effekt eines solchen Bildes, wenn man das die ganze Zeit vor sich her trägt. Also wenn das Ziel war, die 99% gegen eine Elite zu verbünden, musste das dann nicht letzten Endes auf eine Querfront hinauslaufen. Und ich meine, in Wien muss man sich ja nur umgucken. Also wenn man 99% der Menschen, die man auf der Straße so sieht, versucht hinter sich zu bringen, da möchte ich nicht dabei sein, um es so auszudrücken. Und man kann dieses Problem, das sich dabei ergibt, eben, man muss sich das nicht nur theoretisch erschließen, wie Spencer das in diesem Beitrag gemacht haben, sondern ob man will oder nicht, es wird einem irgendwann deutlich gemacht, und zwar durch die Versuche von rechts. Ich glaube, auch in Wien kennt man Jürgen Elsässer, der Mann, der eine bemerkenswerte Karriere vom linksradikal, antideutsch, antiimperialistisch zu heute homophob, rechtsradikal und ekelhaft hingelegt hat. Und bei einer dieser berühmten Montagsmahnwachen im vergangenen Jahr ist Jürgen Elsässer aufgetreten in Berlin und hat vor einem größeren Publikum unter anderem gesagt, und das habe ich zitiert, also kopiert von seiner eigenen Website: Links und rechts sind out, habe ich gesagt. Warum? Weil sich die heutige Gesellschaft nicht mehr hauptsächlich in Arbeiter und Kapitalisten spaltet. Heute haben wir eine andere Spaltung. Hier die 99% der Ehrlichen und Arbeitenden und dort das 1% der internationalen Finanzoligarchie. Und wer das noch nicht verstanden hat, worauf er damit anspielen will, sagt dann noch, das Verbrechen hat Namen und Anschrift, wie Bertolt Brecht einmal sagte. Da merkt man, Elsass, was herkommt. Um einige Namen zu nennen: Rockefeller, Rothschild, Soros, Chodorkowski, das englische Königshaus, das saudische Königshaus. Wenn man an der Stelle jetzt aufhören würde, dann könnte man noch sagen, okay, jetzt gehen die Gedanken seines Publikums in alle möglichen Richtungen. Saudien, Großbritannien, Rothschild, wie hängt das alles miteinander zusammen? Aber um nochmal seinen Clou zu machen, macht er eine Suggestivfrage und sagt dann: Warum dürfen wir nicht sagen, dass sich diese Superreichen der Federal Reserve bedienen? Warum sollte das antisemitisch sein? Das ist so eine der modernen Kunstgriffe von Querfrontleuten und Rechten, indem sie die Frage stellen: Wenn ich das und das sage, warum sollte das antisemitisch sein? Haben sie spätestens dafür gesorgt, dass das Publikum jetzt weiß, ah, irgendwie sind die Juden da auf jeden Fall ganz dick mit im Geschäft. Ja, also wem vorher die Aufzählung noch nicht sagte, jetzt ist zumindest das klar. Und natürlich ist es heute so, dass Jürgen Elsässer sich bislang erfolgreich vor Gericht dafür freisprechen lassen kann und gegen Jutta Ditfurth gewinnt, dass er keine antisemitischen Reden hält, denn das ist für deutsche Gerichte etwas zu komplex, hier den Antisemitismus rauszufinden. Und das ist auch ja genau die Strategie, also so zu sagen, dass es nicht gerichtsfest ist, denn andere Aussagen würden auch deutsche Gerichte erkennen, aber das nicht. Und um mit etwas Positivem abzuschließen, mache ich jetzt noch eine längere Runde über Rosa Luxemburg. Ich habe das ja schon angekündigt, ich möchte an sie erinnern, ich möchte sie ein bisschen aus der Versenkung holen, aber nicht als die große Ikone, als die man sie natürlich kennt und auch nicht vergessen hat. Aber mir ist aufgefallen, dass sie vor allen Dingen bekannt ist als die große Gründerin der Kommunistischen Partei, vielleicht auch als Feministin, obwohl sie das in dem Sinne nie gewesen ist oder jedenfalls nie sein wollte. Dass man sich aber sehr oft gar nicht mit ihren theoretischen Schriften und mit ihren marxischen Analysen auseinandersetzt. Und um nochmal eins dieser schönen, einfachen, klaren, eindeutigen Zitate von Rosa Luxemburg zu bringen, die sehr einfach sind, um antiimperialistische Positionen zurückzuweisen, ein Zitat aus ihrer Artikelsammlung Nationalitätenfrage und Autonomie. Da heißt es ganz eindeutig, und das ist zu einer Zeit geschrieben, als es die kommunistische Internationale noch nicht gab, also da bezeichnet sie sich selber noch als Sozialdemokratin. Zitat: Die Sozialdemokratie ist also nicht zur Verwirklichung eines Selbstbestimmungsrechts der Nation berufen, sondern des Selbstbestimmungsrechts der arbeitenden Klasse, der ausgebeuteten, unterdrückten Klasse, des Proletariats. Also nicht Selbstbestimmungsrecht der Nation, sondern Selbstbestimmungsrecht des Proletariats. Ganz simpel. Und Luxemburgs Analyse des Imperialismus unterscheidet sich ganz wesentlich von Lenins Analyse. Also Lenin hatte, nochmal zur Erinnerung, den Imperialismus als die Herrschaft des Finanzkapitals definiert. Luxemburg benutzt den Begriff des Finanzkapitals kaum, oder jedenfalls, wenn nur am Rande, sondern nach ihrer Analyse handelt es sich beim Imperialismus um den globalen Machtkampf, an dem alle kapitalistischen Gesellschaften mehr oder weniger erfolgreich beteiligt seien. Und ihre Auseinandersetzung mit dem Imperialismus stand in ihrem Buch Die Akkumulation des Kapitals am Schluss, also das heißt ganz wörtlich, findet erst in den letzten Kapiteln ihres über 400 Seiten starken Buches statt und ergab sich aus einer Marx-Exegese, und zwar einer sehr einfach klingenden Frage, wie im Anschluss an Marx die erweiterte Reproduktion zu verstehen ist. Um das allgemeinverständlicher auszudrücken, Luxemburg analysierte das Problem, warum es in kapitalistischen Gesellschaften trotz des immensen Reichtums wiederkehrend zu Überproduktion, Engpässen und Unterversorgung kommen würde. Also, warum es überhaupt zu Krisen kommt in der kapitalistischen Gesellschaft. Und Rosa Luxemburg ging insofern über Marx' Darstellung hinaus, war nicht nur eine Interpretin, als sie aus Marx folgerte, dass die kapitalistische Produktion und Reproduktion nur funktionieren könne, solange es noch nicht oder vorkapitalistische Gesellschaften gäbe. Also es müsse immer noch eine Gesellschaft geben, die noch nicht durchkapitalisiert wäre. Wenn die Welt irgendwann der kapitalistischen Wirtschaftsform unterworfen wäre, dann, so Luxemburgs Position, würde der Kapitalismus an sich selbst zugrunde gehen. Ihr Buch Die Akkumulation des Kapitals schließt mit der Aussage, der Kapitalismus ist die erste Wirtschaftsform mit propagandistischer Kraft, eine Form, die die Tendenz hat, sich auf dem Erdrund auszubreiten und alle anderen Wirtschaftsformen zu verdrängen, die keine andere neben sich duldet. Der Kapitalismus ist aber zugleich die erste Wirtschaftsform, die allein ohne andere Wirtschaftsform als ihr Milieu und ihren Nährboden nicht zu existieren vermag, die also gleichzeitig mit der Tendenz, zur Weltform zu werden, an der inneren Unfähigkeit zerschellt, eine Weltform der Produktion zu sein. Ah, das habe ich vergessen, euch eben zu zeigen. Also für alle die, die noch nicht wussten, wo Elsässer gelandet ist, dies aus dem Dezember 2014 von seiner Zeitschrift mit so tollen Überschriften wie Asylindustrie und einem Interview mit Hooligans, warum sie so böse sind oder so wütend sind. Ja, also alles, was man will, ist versammelt. Okay, also die Definition von Rosa Luxemburg für den Begriff Imperialismus war also die Tendenz, zur Weltform zu werden. Und deswegen definierte Rosa Luxemburg 1912 den Imperialismus folgendermaßen: Der Imperialismus ist der politische Ausdruck des Prozesses der Kapitalakkumulation in ihrem Konkurrenzkampf um die Reste des noch nicht mit Beschlag belegten nicht-kapitalistischen Weltmilieus. Und sie ergänzte, geografisch umfasst dieses Milieu heute noch die weitesten Gebiete der Erde. Also das ist ihre Analyse 1912. Das wollte ich euch gar nicht zeigen. Und das Problem, das Luxemburg in ihrem Buch analysiert, waren nicht nur fehlende Absatzmöglichkeiten für die große Menge an Waren aus den kapitalistischen Metropolen. Und es ging auch nicht nur um das Potenzial preiswerter Arbeitskräfte. Es ginge, so Luxemburg, um die Akkumulation selbst, also um die Fähigkeit, nicht nur Waren zu Geld zu machen, sondern so investieren zu können, dass Geld schließlich zu mehr Geld wird. Und jetzt lese ich nochmal eine längere Passage aus Die Akkumulation des Kapitals vor. Darin beschreibt sie, dass die kapitalistische Akkumulation zwei Seiten hat. Und die eine Seite findet man bei Marx in den drei Bänden des Kapitals und die andere Seite ist eben die originelle Interpretation von Rosa Luxemburg. Die kapitalistische Akkumulation hat somit als Ganzes, als konkreter geschichtlicher Prozess, zwei verschiedene Seiten. Die eine vollzieht sich in der Produktionsstätte des Mehrwerts, in der Fabrik, im Bergwerk, auf dem landwirtschaftlichen Gut und auf dem Warenmarkt. Die Akkumulation ist von dieser Seite allein betrachtet ein rein ökonomischer Prozess, dessen wichtigste Phase zwischen dem Kapitalisten und dem Lohnarbeiter sich abspielt. Bis hierhin Marx. Jetzt kommt die neue Seite, die Rosa Luxemburg in diesem Buch behandelt. Die andere Seite der Kapitalakkumulation vollzieht sich zwischen dem Kapital- und nicht-kapitalistischen Produktionsformen. Ihr Schauplatz ist die Weltbühne. Hier herrschen als Methoden Kolonialpolitik, internationales Anleihesystem, Politik der Interessensphären, Kriege. Hier treten ganz unverhüllt und offen Gewalt, Betrug, Bedrückung, Plünderung zutage und es kostet Mühe, unter diesem Wust der politischen Gewaltakte und Kraftproben die strengen Gesetze des ökonomischen Prozesses aufzufinden. Also eine sehr drastische, eine sehr deutliche Schilderung von Imperialismus. Und trotzdem formulierte Rosa Luxemburg in diesem Buch keine anti-imperialistische Position. Also das heißt, sie benannte anders als die Kommunistische Internationale wenig später kein neues revolutionäres Subjekt. Ganz im Gegenteil, Rosa Luxemburg war überaus skeptisch gegenüber dem nationalen Befreiungskampf oder der Berufung auf unterdrückte Völker. Wie das ihr Biograf Peter Nettel, also der andere Biograf, der das verstanden hat, in seiner Biografie schrieb, Peter Nettel, der schreibt, Rosa Luxemburg habe gewarnt, wenn in einer ziemlich ungebildeten Arbeiterklasse nationalistische und sozialistische Tendenzen gegeneinander kämpften, dann würde wahrscheinlich der Sozialismus der Verlierer sein. Und das ist genau die entscheidende Warnung, die sich bei Rosa Luxemburg in vielen Texten findet. In ihren kritischen Bemerkungen zur russischen Revolution, die erst nach ihrer Ermordung veröffentlicht wurden, schrieb Luxemburg 1918, Zitat, die Phrase von der Selbstbestimmung und die ganze nationale Bewegung bildet gegenwärtig die größte Gefahr für den internationalen Sozialismus. Und weiter, durch die dröhnende nationalistische Phraseologie hätten die Bolschewiki das Proletariat verwirrt und der Demagogie der bürgerlichen Klassen ausgeliefert. In einem anderen Text, der auch nur als Fragment überliefert ist, mit dem Titel Krieg, nationale Frage und Revolution, schrieb sie in ihrer üblichen polemischen Art und sehr zuspitzend, der Gedanke des Klassenkampfes kapituliert derzeit vor dem nationalen Gedanken. Der Nationalismus ist augenblicklich Trumpf. Von allen Seiten melden sich Nationen und Nationchen mit ihren Rechten auf Staatenbildung an. Und die ganze Argumentation lässt sich nachlesen in dieser Artikelserie Nationalitätenfrage und Autonomie, die mittlerweile auf Deutsch als Buch vorliegen. Die hat sie auf Polnisch geschrieben und die waren lange Zeit auf Deutsch nicht erhältlich. Und eins von vielen, vielen Argumenten, was sie da anführt, ist, dass eben sich alle politischen Strömungen immer wieder auf die Nation berufen haben. Also linke Parteien, rechte Parteien, Parteien der Mitte, alle sprechen davon, dass sie im Namen der Nation reden. Und sagt dann eben, ihre eigene Partei, die Sozialdemokratie des Königreiches Polen und Litauens, habe deshalb niemals den Anspruch erhoben, im Namen der Nation zu sprechen. Und dann macht sie mal so einen kurzen geschichtlichen Abriss. Im Jahre 1848 setzte der Wille der Nation zuerst die Republik ein und die provisorische Regierung, danach die Nationalregierung und schließlich Louis Bonaparte, also mit Bezug auf Frankreich. Während der Revolution in Russland 1903 forderte der Liberalismus im Namen der Nation ein Kadettenministerium. Der Absolutismus veranstaltete im Namen derselben Nation die antisemitischen Pogrome und die revolutionären Bauern gaben ihrem nationalen Willen Ausdruck, indem sie die Adelshöfe in Rauch aufgehen ließen. Und daraus schließt sie eben, ja, es ist ein leerer Begriff, alle können sich auf das nationale Interesse berufen. Können wir auch darauf verzichten, dann können wir auch genauer sagen, was wir meinen. Als letzten Punkt will ich noch mal kurz auf das längere Zitat verweisen, was ich eben schon vorgelesen habe. Die Differenzen nämlich zu diesem antiimperialistischen Standpunkt, den die Kommunistische Internationale begründete, ergab sich bei Luxemburg nicht nur daraus, dass sie einen klaren antinationalen Standpunkt vertrat, sondern dass sie anders als die Mehrheit in der zweiten und auch dritten Internationale genau zwischen proletarischen und nationalen Interessen unterschied und schließlich, dass sie sich in ihrer Kritik des Imperialismus auf strukturelle Probleme bezog. Ich lese nochmal den Satz vor, den ich eben schon mal vorgelesen habe. Es kostet Mühe, unter diesem Wust der politischen Gewaltakte und Kraftproben die strengen Gesetze des ökonomischen Prozesses aufzufinden. Und darin sieht sie genau die Aufgabe einer marxistischen Theorie, dass es eben gelingt, diese ökonomischen Gesetzmäßigkeiten freizulegen und so erstmal das imperialistische Interesse überhaupt zu erkennen. Und ich möchte noch einen Satz vorlesen. Es heißt in ihrer Aufzählung, hier herrschen als Methoden Kolonialpolitik, internationales Anleihesystem, Politik der Interessensphären, Kriege. Heute nach wie vor bei antiimperialistischen Linken, aber eben auch für die antiimperialistische Position der Kommentaren, stand eigentlich immer die militärische Eroberung im Vordergrund. Aber die Analyse, die Rosa Luxemburg vorlegt, fängt viel früher an. Sie kümmern sich darum, wie es wirtschaftliches Expansionsstreben gibt, was sehr friedlich daherkommt, aber durchaus Macht beinhaltet. Und genau auf diesen Aspekt des Imperialismus, denke ich, sollte man sich heute wieder stärker beziehen, um überhaupt erstmal ein Verständnis von Imperialismus zu kriegen. Ich hoffe, ich habe euch deutlich gemacht, wo das Grundproblem der antiimperialistischen Position besteht und wie es entstanden ist, aber wo auch die großen Hoffnungen sind. Es gibt eben nicht einfach Nationen, die vom Imperialismus frei sind, auf die man sich berufen kann, sondern wenn man bestimmte Nationen im Kampf gegen den Imperialismus unterstützt, dann heißt es nur, dass man die eine vielleicht zu dem Zeitpunkt schwächere Macht gegen eine andere zu dem Zeitpunkt stärkere Macht unterstützt und damit stärkt. Und damit hat man dann nur die Karten neu verteilt. Aber an dem ganzen Spiel hat sich damit noch gar nichts geändert. Vielen Dank. Pause machen? Nee, ich kann nicht. Nee, aber wollen wir eine Pause machen? Ich würde eine Pause machen wollen. Einmal aufrufen. Ich würde vorschlagen, wir machen eine kleine 10-minütige Rauchpause und Auflüftpause und dann können wir uns wieder hier treffen. Entschuldigung, dass das Mikro so... Ja, es hat jetzt Hand gewackelt, oder? Ja, es klingt irgendwie so metallisch, oder? Also, okay. Es ist keine schöne Soundings, aber okay. es war schon gut verständlich, aber es ist nicht die beste Qualität. Ja. Hast du eine Idee? Yeah.